Mein geliebter Sohn Helmut, am heutigen Tage beginne ich ein Buch für dich. Aus jeder Zeile leuchtet die Hoffnung auf unsere Wiedervereinigung. Besonders seit dem Tage, wo man uns eure Heimkehr versprach. Bis dann diese Hoffnung zerbrechen musste. Es war das Land der Unendlichkeit. Wer dort kämpfte, war dem Tode geweiht. Zehntausende bedeckt von Eis und Schnee. Ihre Heimat nie wieder gesehen. Sie folgten tapfer alle einen Befehl. Doch der große Plan, er schlug dann fehl. In der Heimat starben Frau und Kind bei Tag und Nacht. Mit jeder Bombe aus dem Bombenschacht. Und im Land der eisernen Kreuze klingt ein Lied, gesungen vom eisigen Wind. Und im Land der eisernen Kreuze, dort, wo unsere Söhne begraben sind. Im Sommer in der Steppe die heiße Glut. Der Winter zeigte dann seine ganze Wut. Tausende verhungert und erfroren. War zum Schluss dann alles verloren. Dann gefangen, ermordet, gequält. Wurden diese Toten nie alle gezählt. Der große Plan, er schlug dann fehl. Doch sie starben alle nur für einen Befehl. Und im Land der eisernen Kreuze klingt ein Lied, gesungen vom eisigen Wind. Und im Land der eisernen Kreuze, dort, wo unsere Söhne begraben sind. Und im Land der eisernen Kreuze klingt ein Lied, gesungen vom eisigen Wind. Und im Land der eisernen Kreuze, dort, wo unsere Söhne begraben sind. Und im Land der eisernen Kreuze klingt ein Lied, gesungen vom eisigen Wind. Und im Land der eisernen Kreuze